mir adieu. Frag nicht und geh, es tut mir weh, wie dir. Dürr wird das Gras, Glück ist wie Glas, und es zerbricht wie wir. Was man gewonnen, ist bald zerronnen, wie Schnee im Sonnenschein. Drum sag mir adieu, ich weiß, es tut weh. Doch einmal muss ein Ende sein. Sag mir adieu, frag nicht und geh. Es tut mir weh, wie dir. Dürr wird das Gras, Glück ist wie Glas, und es zerbricht wie wir. Was man genommen, ist bald zerronnen, wie Schnee im Sonnenschein. Drum sag mir adieu, ich weiß, es tut weh. Doch einmal muss ein Ende sein. Adieu.